Franz Amann und Ingeborg Schneider eröffnen mit der Sonate für Violoncello und Klavier Opus 43 von Philippine Schick. Thank you. Thank you. Die Sonate Opus 43 von Philippine Schick mit dem Cellisten Franz Amann und der Pianistin Ingeborg Schneider. In diesem Concerto Bavarese jetzt zwei Werke von Eva Sindichakis. Zunächst das Klavierstück Josef Beuys und sein Schwarzer Raum, interpretiert von Arno Waschk. Und dann Cassia Cassiopeia mit dem MGNM Festival Ensemble unter Leitung von Peter Hirsch. Thank you. Musik von Eva Sinichakis im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das MGNM Festival Ensemble spielte unter Leitung von Peter Hirsch das Stück Cassia Cassiopeia. Davor hörten wir den Pianisten Arno Waschk mit Josef Beuys und sein Schwarzer Raum. Sola Gratia ist der Titel des nun folgenden Zyklus für Bariton und kleines Orchester von Erna Woll. Der Bariton Sigmund Nimsgern singt begleitet vom Neuen Saarländischen Kammerorchester, Leitung Helmut Haag. Und flammen wie ein von Feuer. Thank you. rassen Pigmente. Du, die Stadt ohne Tempel, die keiner Priester und keiner Richter bedarf. Yeah. Sigmund Nimsgern sang den Zyklus Sola Gratia von Erna Woll. Helmut Haag leitete in dieser Aufnahme von 1987 das neue saarländische Kammerorchester. Der Pianist Paul Sanders interpretiert jetzt in einer Einspielung von 1970 sechs Miniaturen von Detlef Wolter. Thank you.

6 Klavierminiaturen von Detlef Wolter waren das, in einer Aufnahme mit Paul Sanders. In diesem Concerto Bavarese haben wir jetzt die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt für Sie. Oliver Weder dirigiert die Orchestersuite Nummer 2 von Elke Tober-Vogt. Unter Leitung von Oliver Weder spielten die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt die Orchestersuite Nummer 2 von Elke Tober-Vogt. Der Tenor Roman Peyer und der Bariton Timothy Sharp singen nun den Kampf von Asmund und Hildebrand in der Vertonung von Alexander Strauch. Das Ensemble Schwerpunkt spielt unter Leitung von Peter Tilling.

tief komm ich auch in mein. Abrast Thank you. Von Asmund und Hildebrand von Alexander Strauch in einer Aufnahme mit dem Ensemble Schwerpunkt unter Leitung von Peter Tilling. Gesungen haben der Tenor Roman Peyer und der Bariton Timothy Sharp. Am Ziel ist der Titel des abschließenden Liedes von Philippine Schick. Sie selbst begleitet in dieser Aufnahme von 1956 die Altistin Ruth Michaelis. Thank you. Am Ziel, aus den Liedern des Todes von Philippine Schick. Sie war auch die Pianistin dieser Aufnahme mit der Altistin Ruth Michaelis.